Element in jedem Individuum, das, oder sagen wir in der gesamten Linken, ja, verspukt er immer das Moment der Ohnmacht und der sozialpsychologischen Schwäche bloßzulegen, aus dem, wenn man sie begreift, wenn man diese Trauerarbeit und diese Kollektivität auch angehen würde, die Stärke der Linken, die auch in der Geschichte immer wieder, selbstverständlich, und in der Geschichte der Bundesrepublik auch immer wieder zu unübersehbaren, also nicht nur zu Regressionen, sondern auch zu Progressionen geführt, zu ungeheuren, ungeheuren Leistungen auch von Herstellung der von Widerständigkeit gegen diesen, ja, mit Karl zu sprechen und mit Horkheimer erstmal zu sprechen, diesen integrativen Etatismus, der gerade die deutschen Verhältnisse so fast schon totalitär kennzeichnet. Und gegenüber der Verinnerlichung des Staates, das wäre diese deutsche Knechtseligkeit, über die, an der Recht und viele andere fast verzweifelt sind, Hans Eisler und viele andere haben das zum Thema gemacht, Hans Eisler in seinem Faustusstück und Brecht in vielen Gedichten und Werken immer wieder, dass einer, wie Brecht das sagt, an der Knechtseligkeit der Deutschen, also ein Linker in Deutschland, revolutionärer Mensch in Deutschland, an der Knechtseligkeit der Masse der Deutschen zugrunde geht. Ja, also immer wieder dieses Syndrom, das steckt in den Linken selber, die in ihrer Ohnmacht dann immer wieder zu solchen Verschiebungsmotiven des Feindbildes greifen, sie müssen es nicht, aber sie können dem entkommen und können sich kollektiv besser organisieren, wie die Geschichte auch gezeigt hat, auch in den deutschen Zuständen, wo er dann meines Erachtens aber auch irgendwie in seiner Geprägtheit nicht aussprechen kann für seine Zeit, Buch 1976 geschrieben, wie gesagt hastig, dass in den deutschen Zuständen kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist, dass nicht das gute Deutschland und den guten, den demokratischen deutschen Staat geben kann, den die ganze Linke eigentlich bis zuletzt noch, ja sogar die RAF, wie jetzt halt in einer verkehrten, in einer ungestülpten Form, in negativen Vorzeichen, im Grunde auch noch glaubt und hängt. Es kann die Demokratie, es kann den guten Staat irgendwie noch geben, ja. Wie so eine Negativfolie versucht die RAF das im Grunde auch noch einzuklagen, zeigt er, sondern wo auch Brückner sich nicht davon lösen kann, diesen, ich sage jetzt mal in meinen Worten, diesen Kinderglauben der deutschen Linken aufzukündigen. Und er bleibt an dem Punkt aber auch stehen, und das ist als das Positive bei ihm, wo er zeigt, wo dieser Kinderglauben wurzelt. Er wurzelt in der Ohnmacht dieses Subjekts in den deutschen Zuständen, das links sein will, das sich nach links bewegt. Und dieser Kinderglaube an den Staat, an den guten Staat, an den guten König, an die Demokratie, die eigentliche, die reine, die richtige, die entfaltete, die totale Demokratie und diese idealistischen Phrasen eben, die in Deutschland immer nur grausam demontiert und desillusioniert worden sind, alle heißen, das wurzelt in der Verinnerlichung dieser Staatsabhängigkeit, dieser Staatsmöglichkeit. Das zeigt Brückner sehr, sehr gut. Und ich denke, dass das Motiv der Verschiebungen dem entspringt, was in Deutschland passiert ist, passiert ist ja so viele flapsige Formel, was Adorno 1940 in diesem Brief an Horkheimer auch eher beiläufig so gekennzeichnet hat und wahrgenommen hat, wo er schrieb, ich zitiere das ja bei jeder Gelegenheit, das kennen schon einige, die sitzen schon von mir, diesen Brief von 1940, oftmals kommt es mir vor, also er sagt erst, mir geht es allmählich so, also unmittelbar vor der Shoah, mir geht es allmählich so, schreibt er in den USA an Horkheimer, auch unter dem Eindruck der letzten Nachrichten aus Deutschland, dass ich mich von dem Gedanken an das Schicksal der Juden überhaupt nicht mehr losmachen kann. Er geht davon aus, sie gehen beide davon aus, wir sind sozusagen die Anwälte, die theoretischen Anwälte, als die kritische Theorie in diesem Institut jetzt sozusagen rübergerettet haben aus Europa und nun das aus der Ferne verfolgen müssen, sozusagen mit Zittern und Zagen, was mit den Juden in Europa, so der Titel der Horkheimerschen Schrift, nun gemacht wird von den Nationalsozialisten. Und denen, die gefährlich sind und die sie damit dienen oder so. Frankreich und überall, wo die nun versuchen, diesem Verhängnis noch irgendwie was entgegenzusetzen oder zu entkommen. So ist die Situation. Zappelduste, wird immer wieder in den Briefen deutlich, im Briefwechsel von Horkheimer Adorno damals. Und in dieser Situation versichern sie sich immer wieder in den Briefen, sozusagen esoterisch intern, wir sind die Statthalter wissenschaftlich des dialektischen Materialismus. Auch ganz klar, wie das Walter Benjamin, der Adorno das ja beeinflusst hat, definieren würde. Und wir sind auf der Seite des Proletariats. Wir sind für die proletarische Revolution, selbstverständlich. Dem zum Trotz, was wir nach außen hin, irgendwelchen Harvard-Professoren oder so, wo wir jetzt andocken wollen wo wir uns denen natürlich nicht jetzt ins Gesicht gucken können, sondern die wir brauchen im Moment, um zu überleben als Institut, nun sagen, wie wir das verklausulieren. Wir sind für die proletarische Revolution, das ist gar kein Zweifel. Und wir müssen sie nur noch umso radikaler, nur noch umso gründlicher auch ihre Möglichkeiten erforschen und ihr Versagen auch erforschen.